zu den preußischen Kommunalwahlen spricht jetzt Herr Reichsminister Hugenberg. Deutsche Frauen und deutsche Männer, vor bald 2 Jahren hat das ganze deutsche Volk des vor 100 Jahren verstorbenen Freiherrn von Stein in dankbarer Verehrung gedacht. Diesen großen nationalen Staatsmann nicht zu vergessen, ist aller Deutschen und namentlich aller Preußen Pflicht. Sein politisches Wirken ist für jeden ein nachahmenswertes Beispiel, der in unserer Zeit an verantwortlicher Stelle dem Wiederaufbau von Staat und Nation dienen will. Für Stein war der nationale Staatsgedanke in geschichtlich begründeter und von jedem einseitigen Parteigeiste freier Prägung die höchste Richtschnur der staatsmännischen Arbeit, der er seine volle Kraft und seinen unerschütterlichen Willen, aber auch sein überragendes sachliches Wissen und Können widmete. So legte er die politischen Fundamente zum Wiederaufbau des zusammengebrochenen preußischen Staates. So wurde er zum Schöpfer der preußischen und damit der deutschen kommunalen Selbstverwaltung. Dass er es wurde, war durch seine politischen Grundanschauungen bedingt, weil Stein ein glühender Verfechter des deutschen Nationalgedankens war, deshalb schuf er die Selbstverwaltung. Die Idee der Selbstverwaltung ist in den Grundanschauungen unseres deutschen Volkstums fest begründet. Sie ist ein unentbehrlicher Bestandteil wahrhaft konservativer Staatsauffassung. Denn die konservative Staatsauffassung will einen organischen Staat. Deshalb muss sie zugleich einen Zustand planmäßiger und organischer Selbstverwaltung wollen, aus deren lebendigen Einzelzellen ihr organischer Staat sich aufbauen kann. Die alte germanische und spätere deutsche Geschichte zeigt uns, dass die Selbstverwaltung des engeren Heimatverbandes, der Stadt- und Dorfgemeinschaft, ein uralter Bestandteil deutschen Volkslebens ist. Er ist aus dem echten und verantwortungsbewussten, also nicht dem schematisch-demokratischen Freiheitsgefühl, erwachsen. Durch das sich das selbstbewusste und aufrechte germanische und deutsche Volkstum stets ausgezeichnet hat. Weder die französische Revolution, noch das 48er Demokratentum, noch gar der landesverräterische Umsturz des 9. November 1918 haben uns eine Selbstverwaltung gegeben oder sie auch nur gefördert. Die Erfahrungen der letzten 14 Jahre haben vielmehr gezeigt, dass echte, lebendige Selbstverwaltung und mechanische Formaldemokratie miteinander unvereinbar sind. From the Sound Archives of Bernhard Wichert, Germany.